Massennähten, die Wüste expandiert. Wir kauen an den Nägeln und geben uns kultiviert und haben im Grunde von allem die Nase voll. Wir bauen uns neue Götzen, Codes,